Now let's talk about the returning of the Lord Jesus Christ. Prepare yourself, because that's the thing this week. Sprechen wir über die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, um dich darauf vorzubereiten, denn darum geht es. Erinnere dich, wir haben über Offenbarung gesprochen, die Braut bereitet sich selbst vor. Ich habe dir gesagt, ich habe eine große Überzeugung, dass in einer kurzen Zeitspanne 1 Milliarde Menschen gerettet wird. Es wird die größte Ernte in der Geschichte der Menschen sein. Unmittelbar danach wird Jesus wiederkommen. Wenn du mich fragst, ob wir noch weitere 15 Jahre haben, sage ich dir, nein. Ich glaube absolut nicht, dass wir noch weitere 15 Jahre haben. Deshalb muss ich mich vorbereiten, um meinen Bräutigam zu treffen. Die Bibel sagt, die Braut bereitet sich selbst vor. Wir haben über Gnade gesprochen, die uns lehrt, ein Leben zu führen, das gerecht ist. Wenn du nicht bereit bist, dein eigenes Hochzeitskleid vorzubereiten, wirst du am Hochzeitstag nackt sein. Ich möchte, dass du das verstehst. Ich habe das bereits gesagt, aber ich will sicher gehen, dass du es wirklich verstehst. Der Mantel der Gerechtigkeit ist Errettung durch Glauben. Du musst dafür nichts tun. Aber dein Hochzeitskleid für deinen geliebten Bräutigam sind die gerechten Taten, die du getan hast. Die Braut muss sich selbst vorbereiten. Der Bräutigam wird sie nicht vorbereiten. Das ist nicht seine Aufgabe. Wir sind die Braut Jesu Christi. Wir müssen uns vorbereiten. Ich habe dir gestern gezeigt, dass Gnade uns lehren will, und der Kontext ist die Wiederkunft Jesu Christi. Jetzt werde ich dir verschiedene Schriftstellen zeigen, die unseren Lebensstil direkt mit der Wiederkunft Jesu Christi verbinden. Schau dir Lukas 21, Vers 34 an. Take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness and the cares of this life, and that day come on you unexpectedly. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. The whole context is of the return of Jesus Christ. Der gesamte Kontext ist die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn die Bibel von jenem Tag spricht, meint sie jenen Tag der Wiederkunft Jesu. Die Bibelstelle erklärt uns klar, dass jener Tag ein Tag sein wird, der für manche Leute unerwartet kommen wird. Ich habe es bereits gesagt. Jesus wird als Dieb zurückkommen oder als Bräutigam. Wie kommt er für dich zurück? Wirst du überrascht von seinem Kommen sein? Oh mein Gott, he's already here, he's already here. Oh mein Gott, er ist bereits hier, er ist bereits hier. Oder sagst du, my beloved bridegroom, I've prepared myself, I'm ready, finally you have come. Mein geliebter Bräutigam, ich habe mich vorbereitet, ich bin bereit, endlich bist du gekommen. Jesus selbst warnt uns, dass dieser Tag unerwartet kommen kann und es darf nicht so sein. How? Wie? How come that we, the bride, the church, is surprised by the coming of the bridegroom? Wie kommt es, dass wir, die Braut und die Gemeinde, überrascht sind vom Kommen des Bräutigams? Exactly. Er erklärt es uns genau. Er nennt uns drei Dinge, die, wenn wir nicht achtsam sind, unsere Herzen beschweren. You know, I love to study about the heart. Ich liebe es, das Herz zu studieren. I've been studying it for probably close to 30 years. Tatsächlich studiere ich es schon beinahe seit 30 Jahren. Yes, exactly. 28 Jahre, um genau zu sein. And we at our EPS. Und wir bei unserer EPS. So at the EPS we had one entire weekend talking about nothing but the heart. Bei der EPS haben wir eine ganze Einheit, in der wir nur über das Herz sprechen. Um dies zu studieren und gut lehren zu können, tat ich Folgendes. Ich nahm jeden einzelnen Bibelvers, der das Herz erwähnt. Ich schlug ihn in seinem Kontext nach, im Hebräischen und im Griechischen Original. 854 Verse. No idea how long I studied. Du hast keine Ahnung, wie lange ich studierte. The heart is the key to everything. Das Herz ist der Schlüssel zu allem. The Bible tells us in, Proverbs 4:23, die Bibel sagt uns in Sprüche 4, Vers 23, more than anything guard, protect your heart. Mehr als alles andere bewache und behüte dein Herz. From the heart flow the rivers of life. Denn aus dem Herz fließen die Ströme des Lebens heraus. Was heißt das? Das Herz ist der Schlüssel zum Leben. Wenn du also nicht achtsam bist, kann dein Herz beschwert werden, erklärt uns die Bibel hier. Und wenn dein Herz beschwert ist, wird der Tag von Jesu kommen für dich unerwartet sein. Also behüte dein Herz, mein Freund, bitte. Bitte. What are the three things that can weigh down your heart? Was sind die drei Dinge, die dein Herz beschweren können? First of all, the Bible says, take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing. Zuerst sagt die Bibel, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch. Very interesting. In the original Greek, the meaning is to become giddy. You know what it means to be giddy? No. To be giddy, like to be tipsy with wine. Sehr interessant. Im griechischen Original ist die Bedeutung beschwipst sein mit Wein, also noch nicht betrunken, aber angeheitert. You know, you say things you wouldn't normally say. Hier ist das, was man normalerweise sagen würde. I have lost control. Du hast die Kontrolle nicht verloren. You're not drunk. Du bist nicht betrunken. Like this happy mood already that you wouldn't normally have. Aber du bist in einer glückseligen Stimmung, die du sonst nicht hast. Look, schau, in, my culture, Austria, in meiner Kultur in Österreich everybody drinks. Trinkt jeder. Beer, wine, liquor, everything. Bier, Wein, Schnaps, alles. Here we started our first cell group. Hier haben wir unsere erste Zellgruppe begonnen. Today. Heute. It's by invitation only. Es ist nur per Einladung. So people have to be invited to be able to come here. Die Leute mussten also eingeladen werden, um herzukommen. 23 people, I think. Ich lud 23 Personen ein, denke ich. Perhaps. Folgendes passiert. In my country, in Austria, in meinem Land, in Österreich, at the end of the cell group, am Ende der Zellgruppe, different than here in Brazil, ist es anders als hier in Brasilien. Out there, there is Coke, there is Sprite, there is H2O, water. Hier gibt es Cola, Sprite, Wasser. In my country we would have these things too for the children. In meinem Land haben wir diese Dinge auch für die Kinder. But the adults would drink wine and beer. Aber die Erwachsenen würden Wein und Bier trinken. Completely common. Völlig normal. At pastors' meetings you drink beer. Auch Pastoren trinken Bier. It's normal. Das ist normal. Your culture, that's shocking. Aber in der Kultur hier ist das schockierend. I've been in the ministry for 40 years. Ich bin seit 40 Jahren im Dienst. Gründete Gemeinden in Österreich. Wir hatten Alkoholiker, die ihr Leben Jesus gaben. Sie wurden radikal gerettet und befreit von der Macht des Alkohols. In 40 Jahren Dienst kann ich mich nicht erinnern, einen betrunkenen Christen in Österreich gesehen zu haben. Niemals! Denn wir trinken, aber wir werden nie betrunken. Niemals. But here's what I want you to understand. Ich möchte, dass du Folgendes verstehst. It's part of your culture to drink a beer, to drink a glass of wine. Es ist Teil meiner Kultur, Bier zu trinken, ein Glas Wein zu trinken. Pretty much bigger. Ich trinke nicht viel Bier. Like, I just lost the taste for it. Es schmeckt mir einfach nicht mehr. Yeah, it's like, meh. I mean, from time to time when I sit in my pool. Von Zeit zu Zeit, wenn ich in meinem Pool sitze. With some really good people. Mit wirklich netten Leuten. I like a happy fruit. Mag ich gerne einen fruchtigen Drink. Not too strong, but I like it. Nicht so stark, aber ich mag es, fruchtig. But listen. Hör zu. The moment the alcohol has any slightest effect on me, I stop it. I pour it out and I'm touching. In dem Moment, in dem der Alkohol auch nur den kleinsten Effekt auf mich hat, höre ich auf, ich leere ihn aus und berühre ihn nicht mehr. Das ist sehr klar. Because the Bible says that if you drink so that the alcohol becomes so that the effect of you weighs your heart down. Denn die Bibel sagt, wenn du trinkst, sodass der Alkohol anfängt, eine Auswirkung auf dich zu haben, zieht es dein Herz herunter. Do you know what we Christians have done? Weißt du, was wir Christen getan haben? Christians must not drink. Christen dürfen nicht trinken. Aber die Bibel sagt es nie. Die Bibel sagt, lass dein Herz nicht beschwert werden, weil du so viel trinkst, dass der Alkohol einen Effekt auf dich hat. Then the Bible says, dann sagt die Bibel, the drunkenness. Mit Trunkenheit. Das ist im Griechischen ganz klar, es bedeutet betrunken mit Alkohol sein. Do you know, there are Christians who actually get drunk? Weißt du, dass es Christen gibt, die sich tatsächlich betrinken? I don't judge people, so that's their problem, that's not my problem. Ich richte Menschen nicht, das ist also deren Problem, es ist nicht mein Problem. Right to get drunk? Ist es richtig, sich zu betrinken? No. Nein. But is it right to judge? Aber ist es richtig, zu urteilen? No. Nein. So you who judge the Christian brother who gets drunk, in reality you're as bad as the guy who gets drunk, because judging is also bad. Wenn du den christlichen Bruder verurteilst, der sich betrinkt, bist du in Wirklichkeit genauso schlecht wie der Typ, der betrunken ist, weil Richten ebenfalls schlecht ist. So, if people get drunk, it's not my problem, it's their problem. Wenn Leute also betrunken sind, ist das nicht mein Problem, es ist ihr Problem. But listen, if you're a Christian, you get drunk, does it mean you're going to hell? Heißt es, wenn du ein Christ bist und dich betrinkst, dass du dann in die Hölle kommst? Well, that depends. Das kommt darauf an. Certainly not going to hell because you got drunk. Du kommst sicherlich nicht in die Hölle, weil du betrunken bist. Because if you go to hell because you get drunk, then all you have to do is stay sober and you're going to hell. Denn wenn du in die Hölle kommst, weil du dich betrunken hast, dann müsstest du einfach nüchtern bleiben und du würdest in den Himmel kommen. We go to heaven because the blood of Jesus cleansed us from every sin, past, present and future. Wir kommen in den Himmel, weil uns das Blut Jesu von jeder Sünde reinigt, der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. But what happens if you are a Christian who gets drunk from time to time, yes, or regularly, whatever? Aber was passiert, wenn du ein Christ bist, der von Zeit zu Zeit oder auch regelmäßig betrunken ist? Jesus will come back and he'll take you by surprise. Jesus wird zurückkommen und du wirst überrascht darüber sein. It'll be a nice wedding feast. Und das wird kein sehr schönes Hochzeitsfest. Do you know, this is something I wish I could communicate better to people. Das ist etwas, von dem ich wünschte, dass ich es den Menschen besser kommunizieren könnte. Heaven is not a new beginning, it's a continuation. Das Leben im Himmel ist kein Neubeginn, es ist eine Fortsetzung. I wish you could grab this. Ich wünschte, du könntest das erfassen. How, look, schau, here is the principle. Hier ist das Prinzip. The biblical principle is you will always enter how you leave. Das biblische Prinzip ist, du wirst immer so eintreten, wie du etwas verlässt. Eintreten und verlassen ist ein kraftvolles geistliches Gesetz. Wenn du den Leib deiner Mutter mit einem Defizit, einer Krankheit verlässt, trittst du ein in diese Welt mit einem Defizit oder einer Krankheit. Du wirst immer so eintreten, wie du etwas verlässt. What happens when you leave a relationship with angerness, anger, bitterness and all this mess? Was passiert, wenn du eine Beziehung mit Zorn, Ärger und Bitterkeit und all diesem Mist beendest? You will now enter the next relationship with the same mess. Du wirst nun in die nächste Beziehung mit demselben Mist eintreten. When I planted the church in Austria, als ich die Gemeinden in Österreich gründete, very legalistic and religious, waren die meisten Gemeinden sehr gesetzlich und religiös. So people from other churches joined us. They wanted to come to this free, lively, powerful new covenant church. Dann kamen Menschen von anderen Gemeinden zu uns. Sie wollten zu dieser freien, lebendigen, vollmächtigen Gemeinde im Neuen Bund kommen. Very careful with receiving people from other churches. Ich war immer sehr, sehr vorsichtig, wenn wir Menschen aus anderen Gemeinden aufnahmen. Ich rief normalerweise den Pastor an und sprach mit ihm. I wanted to know how they left. Ich wollte wissen, wie sie weggegangen sind. Because if you leave one church with anger, bitterness, criticism, that's how you enter the next church. Denn wenn du eine Gemeinde mit Wut, Bitterkeit und viel Kritik verlässt, dann trittst du genauso in die nächste Gemeinde ein. Ich sagte zu den Leuten, ich möchte dich wirklich nicht als Mitglied meiner Gemeinde, geh zurück oder finde eine andere, bitte. Go back, resolve the mess, and then come back and let's talk. Geh zurück, kläre das Ganze durcheinander, dann kannst du zurückkommen und wir reden. Denn es ist ein kraftvolles geistliches Gesetz, du wirst eintreten, wie du weggegangen bist. Es gibt Menschen, die eine Ehe verlassen und dann treten sie in die nächste Ehe ein und es ist dasselbe Chaos, weil sie das Problem nicht gelöst haben. Es gibt Menschen, die ein Land verlassen und denken, dass das Leben besser wird, aber natürlich ist es nicht besser. Why is it not better? Warum ist es nicht besser? For a simple reason. Aus einem einfachen Grund. You will enter the way you leave. Du wirst eintreten, wie du weggehst. Always. Immer. So, but look, I'm gonna give you the real shocker now. Aber schau, jetzt schockiere ich dich wirklich. Die meisten Christen würden mir zustimmen. Ja, betrunken zu sein ist schrecklich. Es ist ein Durcheinander, es wird mein Herz beschweren. Aber schau, es gibt noch etwas. Die Bibel sagt, und die Sorgen des Lebens. Do you know what the Bible says? Weißt du, was die Bibel sagt? If you open your heart for the cares, the worries of this life, it's going to weigh your heart down so much and you're not going to be ready. Wenn du dein Herz für die Sorgen dieses Lebens öffnest, wird es dein Herz so sehr beschweren, dass du nicht bereit bist, um etwas zu tun. Do you know, he's a really good kid. Weißt du, Daniel ist ein wirklich guter Junge. Super intelligent. Er ist super intelligent. Jesus, he's so intelligent. Er ist wirklich so intelligent. Smart. Er ist klug. He's a nice guy. Er ist ein netter Typ. He has a lot of gifts and talent. Er hat viele Gaben und Talente. Aber er ist sehr bereit zu lernen. Er weiß, dass ich jetzt mein Auto wechseln muss, weil es einfach nicht mehr groß genug ist. Wir fahren zu EPS und es passt nicht mehr. Ich kann es nicht machen. My son who moved here to Sao Paulo. Vinicius, mein Sohn, der hier nach Sao Paulo gezogen ist. He's got two children and he also is involved in our ministry. He's kind of my right hand and he goes to the EPS. Er hat zwei Kinder und er ist auch in unserem Dienst involviert. Er ist quasi meine rechte Hand und er geht zur EPS. And his car is just in work anymore. Und sein Auto funktioniert einfach nicht mehr. So he bought a new car. Also kaufte er ein neues Auto. Very good. Ein sehr gutes. So, Vinicius bought a new car and I realized I need to change my car. Vinicius bekam also ein neues Auto und ich merkte, ich muss mein Auto wechseln. But he needs a new car too. Aber Daniel braucht auch ein neues Auto. Golf, that has no trunk space. Er hat einen kleinen Golf, der keinen Platz im Kofferraum hat. Er hat nicht mal Servolenkung. That's why he is a big muscle. Deshalb hat er so große Muskeln. But you know, we looked at that and I thought, how are you gonna go to DPS and take people and take the car and take the suitcases, everything? Wir schauten das an und ich dachte, wie will er zur EPS fahren und Leute mitnehmen und die Gitarre und Koffer? He began to think. Also fing er an zu denken. And plan. Und zu planen. And talk. Und zu sprechen. And then the other day we drove home. Und am anderen Tag fuhren wir heim. And we talked. Und wir sprachen. And you know, I didn't tell him that, but I was very proud of him for the decision he made. Ich sagte ihm das nicht, aber ich war sehr stolz auf ihn wegen der Entscheidung, die er getroffen hatte. You know, deshalb sagte ich es dir nicht. I'm very proud of him. Ich war sehr stolz auf dich. He decided not to go into debt to change a car. Er beschloss, keine Schulden zu machen, um sein Auto zu wechseln. And he also decided not to let this care of this life, this worry about a new car, to take his heart. Er beschloss auch, diese Sorge des Lebens, diese Sorge wegen eines neuen Autos, nicht zu erlauben, sein Herz einzunehmen. Er sagte, weißt du, ich mache mir keine Sorgen darüber. I'm okay. Mir geht es gut. And I thought, man, that's amazing. Ich dachte, Mensch, das ist genial. So easily we are sucked away by the cares of life. Denn so leicht werden wir abgezogen von den Sorgen des Lebens. So easily we spend more time worrying about so leicht verbringen wir mehr Zeit mit Sorgen darüber, ein Auto zu wechseln, als Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Heute war ein sehr harter Tag für mich. Sehr, sehr beschäftigt. Dann hatte ich ein Telefongespräch, vielleicht 30 oder 40 Minuten mit der Direktorin unserer Waisenhäuser. She's going nuts. Sie wird verrückt. It's like something gripped her. Etwas hat sie gepackt. She was always a passionate director of our orphanage. Sie war immer eine leidenschaftliche Direktorin unserer Waisenhäuser. I said to her, Flavia, you need to take control of your Brazil. Aber dann habe ich zu ihr gesagt, Flavi, du musst Kontrolle über Brasilien einnehmen. I can't do that by myself. Ich kann das nicht alleine machen. I said, I'm gonna send you all over the country. Ich sagte, ich werde dich durchs ganze Land schicken. So the day we talked. Darüber sprachen wir heute. First of all, you know, we talked on Saturday and we decided, let's build two more houses quickly. Zuerst sprachen wir am Samstag und beschlossen, bauen wir schnell noch zwei Häuser. So we start. Also fingen wir an. But for about a year and a half, 2 years, I've been wanting to open an orphanage in Teresina, Piauí. Aber seit etwa 1,5-2 Jahren will ich ein Waisenhaus in Teresina, Piauí, eröffnen. Lot of necessity there. Dort besteht eine große Not. And you know, a guy called, I think, Julian Son. Und ein Mann, Julian Son, hat ein Projekt dort, aber es ist verlassen, er ist weg. Und als ich das hörte, sagte ich, ich möchte dort eins haben. Also schauten wir es uns an, aber es schien nicht möglich zu sein. And today Flavia told me. Heute erzählte mir Flavia, it's possible. Sie sagte, es ist möglich. It's possible. Ich glaube, es ist möglich. She said, I have to drive to San Luis Marayao, which is about, I don't know, 1,400 kilometers in the northeast. Sie sagt, ich muss nach São Luís Maranhão fahren, das etwa 1,400 Kilometer im Nordosten ist. Because we are opening an orphanage there. Denn wir öffnen dort ein Waisenhaus. She said, it's not very far that I'm going by BOE, by Teresina, about 200 kilometers, 230 kilometers. Sie sagt, es ist nicht sehr weit, wenn ich über Piauí fahre, über Teresina, etwa 200, 230 Kilometer. Do you mind if I go to Teresina and see if you can open an orphanage there and sit with these people? Sie fragte, ist es okay, wenn ich nach Teresina fahre und schaue, ob wir dort ein Waisenhaus öffnen können und wenn ich mit den Leuten rede? I said, how can you even ask me this question? Ich sagte, wieso stellst du mir die Frage überhaupt? Go. Ich sagte, geh. You know what I said to her? Weißt du, was ich zu ihr sagte? Be careful. Sei vorsichtig. Watch your belly. Achte auf deinen Bauch. Listen to your belly. Hör auf deinen Bauch. Do you know why? Because we can even get weighed down by the care of the children of Brazil. Weißt du warum? Weil wir sogar von den Sorgen für die Kinder in Brasilien beschwert werden können. It doesn't matter what it is. It's part of the cares of life. And if it weighs you down, your bridegroom comes and you are not even ready. Es ist egal, was es ist. Es ist Teil der Sorgen des Lebens und es zieht dich herunter. Dein Bräutigam kommt und du wirst nicht bereit sein. So I said, go there and plan 2 days. Deshalb sagte ich, geh dorthin und plane 2 Tage ein. Setz dich mit den 2 Frauen zusammen, von denen du denkst, wir könnten mit ihnen unser Waisenhaus öffnen. Und hör einfach auf deinen Bauch. If your belly says yes, wenn dein Bauch ja sagt, let's go. Dann gehen wir. Let's buy land, let's build, let's go. Dann kaufen wir ein Land, dann bauen wir fangen an. No, wenn dein Bauch nein sagt, just move on to São Luís and just forget it. Never think about it again. Fahr einfach weiter nach São Luís und vergiss es, denk nicht mehr darüber nach. Weißt du, warum ich das sage? Because I know too many pastors, ministers, supervisors. Denn ich kenne zu viele Pastoren, geistliche Vorsteher. The hearts are weighed down with the care of the life of ministry. Deren Herzen beschwert sind von den Sorgen des Lebens im Dienst. When we think about the cares of life, we only think about worldly things, but Jesus never said that. Wenn wir an die Sorgen des Lebens denken, denken wir nur an weltliche Dinge, aber Jesus sagte das nie. He simply said the cares of life. Er sagte einfach die Sorgen des Lebens. You have to watch your heart. Deshalb musst du dein Herz behüten. Don't allow it to be weighed down by anything. Erlaube nicht, dass es von irgendetwas beschwert wird. Bleibe fokussiert auf deinen Jesus, der kurz davor steht, zurückzukommen. But you know, today I said to Debbie, heute sagte ich zu Debbie, I said, Serena, I wanna spend more time fasting. Liebling, ich möchte mehr Zeit mit Fasten verbringen. You know, there are people, including my wife, that believe I'm addicted to fasting. Es gibt Leute, unter anderem meine Frau, die denken, dass ich süchtig nach Fasten bin. Which of course is not true. Was natürlich nicht stimmt. Truth is relative. Wahrheit ist relativ. Weißt du, wie die Relativitätstheorie funktioniert? You don't know? Nein. Okay. Let me explain to you the theory of relativity. Okay, ich werde dir die Relativitätstheorie erklären. Hair on your head is relatively few. 3 Haare auf deinem Kopf sind relativ wenig. But 3 hairs in your foot is relatively Aber drei Haare in deinem Essen sind relativ viel. That's how it works. So funktioniert das. I said to Debbie, I wanna fast more. Aber ich sagte heute zu Debbie, ich möchte mehr fasten. And people said to me many times, Rana, you believe in the finished record of the cross, you believe in the new covenant like nobody else. Why do you fast so much? Sehr oft sagen Leute zu mir, Reinhard, du glaubst an das vollbrachte Werk am Kreuz, du glaubst an den neuen Bund wie kein anderer. Warum fastest du so viel? Tell you the secret. Ich verrate dir ein Geheimnis. The primary reason of my fast. Der Hauptgrund meines Fastens. First of all, it's never to get anything from God. Zuerst einmal geht es nie darum, etwas von Gott zu bekommen. I've got everything already from him. Ich habe bereits alles von ihm erhalten. Look what Jesus said in Matthew chapter 9, verse 15. Schau, was Jesus in Matthäus 9, Vers 15 sagt. He says this. Er sagt, and Jesus said to them, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them and they will fast. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann werden sie fasten. Do you know what he's talking about? Weißt du, wovon er spricht? There came the disciples of the Pharisees and John the Baptist. Die Jünger der Pharisäer und von Johannes dem Täufer kamen. And they asked this. Und sie fragten dies. How come that we fast but your disciples don't fast? Wie kommt es, dass wir fasten, aber deine Jünger fasten nicht? And Jesus gave this answer. Und Jesus gab diese Antwort. He says, how can the friends of the bridegroom mourn when he's with them? Er sagte, wie können die Freunde des Bräutigams trauen, wenn er bei ihnen ist? Er sagte, when he's gone, they're gonna fast. Wenn er weg ist, werden sie fasten. My main reason for fast is because I'm so longing for my bridegroom. Mein Hauptgrund für Fasten ist, dass ich mich so sehr nach meinem Bräutigam sehne. Wenn ich faste, verbringe ich Zeit mit ihm, anstatt mit Essen. Wenn ich faste, sage ich, Jesus, du bist viel wichtiger für mich als mein Essen, selbst das beste Essen. Wenn ich faste, sage ich, ich verbringe lieber eine Stunde mit dir, Jesus, als eine Stunde beim Abendessen zu sitzen. I call this the bridegroom fast. Ich nenne dies das Bräutigamfasten. Fast of the longing of Jesus Christ. Das Fasten der Sehnsucht nach Jesus Christus. Kind of the creating this longing, this desire, come, come, come, come. Es erzeugt diese Art Sehnsucht, dieses Verlangen. Komm, komm, komm. It has nothing to do with trying to convince him to give me another miracle or give me more money or anything like that. Es hat nichts damit zu tun, Gott davon überzeugen zu wollen, mir ein weiteres Wunder oder mehr Geld oder irgendetwas Ähnliches zu geben. Everything to do with my heart is so desperate for my bridegroom that I love to hang out with him without food. Es hat alles damit zu tun, dass mein Herz so verzweifelt nach meinem Bräutigam ruft, dass ich es liebe, Gemeinschaft mit ihm zu haben ohne Essen. I think that's a miracle that's gonna happen. Ich denke, dass gerade ein Wunder passiert. I feel a little nudge of the Holy Spirit. Ich fühle einen kleinen Schubs vom Heiligen Geist. Let me just, listen to him. Lass mich kurz auf ihn hören. There are people going to be healed from migraine headaches right now. Es werden jetzt Menschen von Migräne-Kopfschmerzen geheilt. Get ready. Mach dich bereit. Just get ready. Mach dich einfach bereit. Oh Jesus, we thank you so much. Jesus, wir danken dir so sehr. Tomorrow we're gonna open up for questions. So if you have questions about the subject, come to Jesus. Tomorrow we're gonna give time for questions. Morgen sind wir offen für Fragen. Wenn du Fragen zu diesem Thema des Kommens von Jesus hast, haben wir Zeit für Fragen. I see there migraine headaches are going to be healed right now. Ich sehe, dass genau jetzt Migräne-Kopfschmerzen geheilt werden. The people have chronic headaches. Die Menschen haben chronische Kopfschmerzen. I see people are going to be set free from addictions right now. Ich sehe, dass Menschen jetzt von Süchten befreit werden. Different addictions. Verschiedene Abhängigkeiten. Addictions. Esssüchte. I see people, there's somebody who is so addicted to cigarettes. Oh my goodness, you've tried so long to quit it. Es gibt jemanden, der so abhängig von Zigaretten ist. Oh, du meine Güte, du hast so lange versucht aufzuhören und du konntest es nicht. I see people addicted to porn. Ich sehe Menschen, die süchtig nach Pornografie sind. I see the Holy Spirit say, let me invite you to your day of deliverance. Ich sehe, wie der Heilige Geist sagt, ich lade dich ein zu deinem Tag der Befreiung. Let me break these chains of your life. Lass mich diese Ketten in deinem Leben sprengen. So be the, Es wird mächtige Befreiung geben. Ich sehe jemanden, der einen Schmerz in seinem Herz hat, in der Brust. Und der Heilige Geist wird komplette Heilung von dem Schmerz in deiner Brust bringen. Du denkst, es sei ein Herzproblem, aber in Wirklichkeit ist es kein Herzproblem. Es ist in Wirklichkeit eine Entzündung genau hier, aber es ist sehr, sehr schmerzhaft. Doch ich sehe, wie Herzen wiederhergestellt werden, aber dieser starke Schmerz hier hinunter ist ein brennender Schmerz. Es ist kein Herzproblem. Andere Wunder geschehen. Ich sehe wiederhergestellte Herzen. Jemand hat sogar eine blockierte Herzklappe und du brauchst eine OP. Der Herr sagt, ich mache die OP. Du brauchst nicht ins Krankenhaus zu gehen. Ich werde dich heilen und wiederherstellen und dir ein Herz geben, das wie ein neues Herz eines Athleten ist. Ich sehe jemanden, der ein Muskelproblem hat. Es ist keine Muskelverletzung. Es ist tatsächlich eine sehr merkwürdige Krankheit. Dein Muskel schrumpft, wird kleiner. Du verlierst Kraft in deinem Muskel. Es ist ein genetisches Problem. Und der Herr heilt das auch. Vater, ich danke dir einfach, dass du ein Gott des Übernatürlichen bist. Du bist wunderschön, du bist mächtig und du bist erstaunlich. Heiliger Geist, wie sehr lieben und ehren wir dich in diesem Leben. Und wir danken dir so sehr. Jeder Geist der Krankheit, ich gebe dir keine Erlaubnis mehr, diese Leute zu berühren. Genau jetzt befehle ich der chronischen Migräne zu verschwinden und nie wieder zurückzukommen. Ich lösche dich aus. Ich lösche auch diese Entzündung im Brustraum aus. Sei geheilt. Ich lösche jetzt auch jedes Herzproblem aus. This heart valve, diese Herzklappe. I command you to be unblocked, to be healed, to be restored. Ich befehle dir, entblockt, geheilt und wiederhergestellt zu sein. Be released. Sei freigesetzt. Right now. Und jetzt. All these addictions, I command you to be broken. All diese Süchte, ich befehle, dass sie gebrochen sind. Porn, cigars, food, I command your body to reject these things. Jede Pornografie, Zigarren, Essen, ich befehle deinem Körper, diese Dinge abzuweisen. Ich sage, dass der Sieg am Kreuz mächtiger ist als die Bindung von Sünde. I thank you so much, Holy Spirit. Ich danke dir so sehr, Heiliger Geist. I see a woman. Ich sehe eine Frau. And you had an abortion. Und du hattest eine Abtreibung. And this has really messed you up. Das hat dich wirklich durcheinander gebracht. I mean, you suffer from guilt. Du leidest unter Schuld und Scham. And your life is so messed up. Dein Leben ist so durcheinander. You've tried to overcome it, but you never could. Du hast versucht, es zu überwinden, aber du konntest es nie. Tatsächlich bist du jetzt in einer Beziehung und du leidest wirklich in dieser Beziehung wegen diesen internen Problemen. Blame yourself so much. Du klagst dich selbst so sehr an. I see that your relationship suffers so much. Ich sehe, dass deine Beziehung so sehr leidet, you're depressed, dass du depressiv bist, and you've even kept fighting thoughts of suicide. Dass du sogar gegen Selbstmord angekämpft hast. You don't know anymore how long you can sustain this. Du weißt nicht mehr, wie lange du das noch aushalten kannst. And I have a word for you from Jesus. Und ich habe ein Wort von Jesus für dich. Yeah. Dir ist vergeben. You are loved. Du bist geliebt. You are accepted. Du bist angenommen. Die Lügen in deinem Herzen und Denken sind nicht von Gott, sie sind vom Teufel. Your heart and mind is filled with accusations that God wants to know they're not from me, they're from the devil. Dein Herz und Denken ist voll mit Anklagen und Gott möchte, dass du weißt, sie sind nicht von dir, sie sind vom Teufel. And you will have a baptism of the love of the Father. Du wirst eine Taufe der Liebe des Vaters haben. It will burn through your whole body. Sie wird durch deinen ganzen Körper brennen. You will feel this embrace of the Father. Du wirst diese Umarmung des Vaters spüren. Du wirst spüren, wie diese Schuld und Scham aus dir herausgewaschen wird. Your relationship will be restored. Deine Beziehung wird wiederhergestellt sein. You will give testimony all over this nation of the good things that God has done for you. Und du wirst Zeugnis im ganzen Land geben über die guten Dinge, die Gott für dich getan hat. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We release this touch from heaven right now. Wir setzen diese Berührung vom Himmel hier und jetzt frei. Jesus sagte uns also, dass wir achtsam sein sollen. So I want to go back to the very beginning scripture that we used in 1 Timothy chapter 4:8. Jetzt kehre ich zu der allerersten Bibelstelle zurück, die wir verwendet haben in 2. Timotheus 4, Vers 8. So Paul is really talking about what's going to happen, what happened in the past, what's happening now and what's going to happen in the future. Paulus spricht also davon, was in der Vergangenheit passierte, was jetzt passiert und was in der Zukunft passieren wird. Look what he says. Schau, was er sagt. He says, finally, there is now laid up for me the crown of righteousness. Er sagt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. The Lord, the righteous judge, will give to me on the day and to all the love is appear. Die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird und allen, die seine Erscheinung lieben. Look at this. Schau dir das an. He doesn't say, the Lord, your beloved bride. Er sagt nicht, der Herr, dein geliebter Bräutigam. He doesn't say, the Lord, who is so in love with you. Er sagt nicht, der Herr, der so in dich verliebt ist. He says, the Lord, the righteous judge. Er sagt, der Herr, der gerechte Richter. Do you know, in what context Paul said? Weißt du, in welchem Kontext Paulus das sagt? Paul knew, because he was prophetically spoken to him. Paulus wusste es, weil es ihm prophetisch gesagt worden war. By the prophet Agabus. Durch den Prophet Agabus. That he was about to appear before Nero. Dass er bald vor Nero erscheinen würde. Nero was one of the most unrighteous judges of that time. Nero war einer der ungerechtesten Richter der damaligen Zeit. So look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. Paul was about to stand before one of the most unrighteous judges of that time. Paulus würde bald vor einem der ungerechtesten Richter der damaligen Zeit stehen. Nero. And Paul knew that he would be persecuted. Und Paulus wusste, dass er verfolgt werden würde. He knew that it would cost him his life. Paulus wusste sogar, dass es ihn das Leben kosten würde. Yes, I know my departure is at hand. Er sagte, ich weiß, mein Aufbruch ist nahe. How did he know that? Wie wusste er das? The Holy Spirit revealed it to him. Der Heilige Geist hat es ihm offenbart. He even knew that he would die as a martyr. Er wusste sogar, dass er als Märtyrer sterben würde. He even knew that the unrighteous judge would finish his life. Er wusste sogar, dass der ungerechte Richter sein Leben beenden würde. And facing that, und angesichts dessen, he says, sagt er, but I'm soon going to stand for another judge. Aber schon bald stehe ich vor einem anderen Richter. If that unrighteous judge here on this earth destroys my earthly life, wenn dieser ungerechte Richter hier auf der Erde mein irdisches Leben zerstört, weiß ich, wo ich bin. Denn ich werde vor einem anderen Richter stehen und er ist gerecht. That judge is putting a crown on my head. Dieser Richter wird mir eine Krone auf den Kopf setzen. Do I care about the unrighteous judge of this earth? Interessiert mich deshalb der ungerechte Richter auf dieser Erde? No. Nein. I care what happens when I stand before the righteous. Mich interessiert, was passiert, wenn ich vor dem gerechten Richter stehe. I want you to really understand. Ich möchte, dass du wirklich verstehst. It's not going to be very long. Es wird nicht mehr sehr lange sein. It will not be very long and every one of us will stand before Jesus Christ as our judge. Es wird nicht mehr sehr lange dauern und jeder von uns wird von Jesus Christus als unserem Richter stehen. You know, the Bible says before the Lord there is no. Die Bibel sagt, vor dem Herrn ist kein Ansehen der Person. Difference in like the Lord treats everybody equally. Es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen, der Herr behandelt jeden gleich. Romans teaches is very clear. Römer lehrt es ganz klar. You know, it says that, oh, there is no favoritism with God. Dort steht, es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Das lehrt der Römerbrief. So God's gonna look at me and says, oh, Brian, you're my favorite. Gott wird mich nicht anschauen und sagen, oh Reinhard, du bist mein Liebling, ich werde dich gut behandeln. Der Herr Jesus wird jeden von uns anschauen und er wird der gerechte Richter sein. Es wäre vollkommen ungerecht, jemandem diese Krone zu geben, der sie nicht verdient hat. Denn das ist die Krone, für die du arbeitest. That's like the gold medal that you have to train for. Das ist wie die Goldmedaille, für die du trainierst. What did Paul say? Schau, was Paulus sagt. He said, everybody runs the race, but not everybody wins. Er sagt, jeder läuft den Lauf, aber nicht jeder gewinnt. He said, therefore run as one who wins. Er sagt, deshalb laufe wie einer, der gewinnt. I want that crown. Ich möchte diese Krone. I want that crown. Ich möchte diese Krone. Listen, I'm willing to lose everything on this earth, but I want that crown. Hör zu, ich bin bereit, alles auf dieser Erde zu verlieren, aber ich will diese Krone. I also know that this crown is not one that's been given to you by free gift of God. It's a crown that has to be earned. Aber ich weiß auch, dass diese Krone keine ist, die dir als kostenloses Geschenk Gottes gegeben wird, sondern es ist eine Krone, die verdient werden muss. Love, who desire, who pray for, desperate for the coming of the Lord. Durch diejenigen, die das Kommen des Herrn lieben, sich danach sehnen und es inständig begehren. You know, since that experience in heaven, it has been such a deep thing inside my heart. I can't get it out of me. Seit jenem Erlebnis im Himmel ist das so ein tiefes Verlangen in meinem Herzen, dass ich es nicht mehr loswerden kann. Daniel knows. Daniel weiß das. I want this number to change. Ich möchte, dass sich diese Zahl ändert. I don't want Jesus to be this crown only in 10% of the children of God. Ich möchte nicht, dass Jesus diese Krone nur 10% der Kinder Gottes gibt. I want this crown to be put on as many people as possible. Ich möchte, dass diese Krone so vielen Menschen wie möglich aufgesetzt wird. It's my passion, it's my heart cry. Es ist meine Leidenschaft und der Schrei meines Herzens.